versuche jetzt, die Realanteile an den Projektionen gegenüber dem Islam etwas zu vernachlässigen. Also mich interessiert jetzt nicht, inwieweit die Gefahr, die vom Islam ausgeht oder vermeintlich ausgeht, tatsächlich vorhanden ist, sondern was mich interessiert, ist die Islamfeindschaft als Ressentiment, und zwar unabhängig vom Objekt, auf das sie sich richtet. Die Analyse der Islamfeindschaft soll jetzt deswegen nicht die Gefahr des politischen Islam relativieren, aber zudem hattet ihr ja auch schon zwei Vorträge davor. Also Islamfeindschaft als irrationales Ressentiment, das relativ unabhängig vom Objekt ist. Ich würde diese Islamfeindschaft in Anschluss an die Studien zum autoritären Charakter von Adorno als Pseudokonservatismus charakterisieren wollen und im Vortrag dann die Bedingungen in der Sozialstruktur herausstellen, wobei ich dann Schwerpunkt legen würde auf den Modus politischer Vergemeinschaftung und die Krise der Legitimität politischer Herrschaft unter pluralistischen und demokratischen Vorzeichen. Das hat jetzt der Till schon angedeutet, es gibt eine Schwierigkeit, das Ressentiment der Islamfeindschaft vom Rassismus abzugrenzen in den Sozialwissenschaften. Rassistische und islamfeindliche Semantiken überlagern sich halt auch oft, bisweilen in einer fast widersprüchlichen Form. Ein Beispiel dafür ist die Studie, ich traue mich fast gar nicht, das Studie zu nennen, des Neurechten Instituts für Staatspolitik mit dem Titel »Ist der Islam unser Feind?« Na, das Institut für Staatspolitik ist ein neurechter, rechtskonservativer Think Tank, der auch solche Arbeiten herausgibt. Maßgeblich ist Götz Kubitschek dafür verantwortlich, was dort produziert wird. Und diese Studie erklärt bereits im Vorwort den Islam zu einer ethnischen Kategorie. Na, da wird von einem muslimischen Migrationshintergrund gesprochen, wenn man von Muslimen die Rede ist. Also es handelt sich da tatsächlich um eine ethnische Kategorie. Aber auch seriöse wissenschaftliche Studien konstatieren, dass es zwischen der ethnischen und einer der religiösen Kategorie eine hohe Korrelation gibt. Es gibt eine quantitative Befragung von Henk Dekker und Jolanda van der Noll, die ist veröffentlicht worden 2012, die zeigt, dass der Islam von den meisten Befragten mit einer gewissen oder bestimmten Ethnizität assoziiert wird. Die haben die Befragung in den Niederlanden durchgeführt, da wurde dann der Islam oft mit Türken und Marokkanern zusammengebracht. Und auch die Mitte-Studien, die jetzt vor zwei Wochen wieder neu herausgekommen sind, die auch sehr lesenswert sind von Johannes Kies, Oliver Decker und Emma Brähler, haben ein ganz ähnliches Problem. In denen wird nämlich das Item Islamfeindschaft mitunter durch die Frage nach der Zustimmung zur Aussage, durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land, erhoben. Da gibt es jetzt zwei Probleme. Das erste Problem ist eben, dadurch würde sich der antimuslimische Rassismus nur durch sein Objekt von anderen Rassismen unterscheiden. Da stellt sich dann die Frage, ja, wieso brauchen wir dann eigentlich da so eine begriffliche Abgrenzung? Weil dann müsste man ja auch von einem antipolnischen Rassismus sprechen, einem antispanischen und so weiter. Also antihispanisch, Entschuldigung. Das zweite Problem ist, dass Überfremdung eigentlich gar nicht das zentrale Argument der Islamfeinde ist. Die Mitte-Studie von 2016 gibt aber Hinweise darauf, wie Islamfeindschaft zu interpretieren wäre. Und zwar schreiben Decker und die anderen, dass im Ressentiment geladenen Milieu, das ist ein Milieu, das haben die herausdestilliert aus dieser Untersuchung, das politische System der Bundesrepublik einigermaßen akzeptiert ist. Und auf der anderen Seite stellen sie fest, dass die politische Deprivation, also das Gefühl, nicht beteiligt zu sein an demokratischen Prozessen, sehr, sehr hoch ist. Und mit diesem Gefühl der politischen Deprivation steigt auch die Ablehnung der Muslime bzw. des Islams. Im Gegensatz dazu ist es interessant, sich zu vergegenwärtigen, dass in dem antisemitisch-autoritären Milieu, das sie auch da rausdestilliert haben, die Islamfeindlichkeit enorm gesunken ist. Also dort ist der Islam als Feindbild gar kein Thema. Eine andere Studie von Noll, Poppe und Verküten, die ist ebenfalls in den Niederlanden durchgeführt worden, hat sich gezeigt, dass ein Drittel der Befragten zwar Vorurteile gegenüber Muslimen hatte, jedoch muslimische Lehrer oder öffentliche Reden von Muslimen an einer Schule akzeptiert werden würden. Umgekehrt 12,5% der Befragten, die hatten eine positive Einstellung gegenüber Muslimen und haben darauf aber ablehnend reagiert. Das heißt, Vorurteile gegenüber Muslimen und die Ablehnung öffentlicher Aktivitäten von Muslimen sind relativ distinkte Kategorien. Die eine hat nicht zwingend etwas mit einer anderen zu tun. Jetzt kann man natürlich, also eine Kritik daran üben, kann sich fragen, ist diese Ablehnung, hat es vielleicht was mit einer bestimmten Religionskritik zu tun, dass man sagt, man möchte keine muslimischen Lehrer haben, weil die sich religiös äußern würden. So eine Kritik ist von Samuel Salzborn geübt worden. Ich meine auch zu Recht. Aber es zeigt sich doch zumindest, dass die Kategorien erst einmal distinkt sind und dann wäre dem im Weiteren nachzugehen, naja, handelt es sich um eine Religionskritik oder um ein Ressentiment? Und ich möchte jetzt an weiteren empirischen Aufhängern verdeutlichen, dass es sich da durchaus auch um Ressentiments handeln kann. Genau, also ein paar empirische Aufhänger. So, Entschuldigung. Am 24. Februar 2015 ist in der Blauen Narzisse, das ist ein rechtskonservatives, eine rechtskonservative Zeitschrift, da hat ein Philipp Stein geschrieben, wohlwollend über Pegida, dass Pegida im Allgemeinen und deren Frontfigur Lutz Bachmann sich von Rednern wie Michael Stürzenberger oder René Stadtgewitz distanzieren sollten. Michael Stürzenberger ist vielleicht bekannt. Diese würden nämlich nicht viel mehr anbieten als plumpe Kritik, Hetze und ideenlose Lippenbekenntnisse gegen Grundgesetz und westliche Wertegemeinschaft. Das ist ein Zitat von diesem Philipp Stein, dem Autor aus der Blauen Narzisse. Am 20. September letzten Jahres haben 800 Anhänger der rechtsextremen türkischen MHP, Graue Wölfe, türkische Nationalisten und Mitglieder der Bikergang MC Turkus eine Demonstration in München veranstaltet. Bei dem Demonstrationszug sind viele türkische Nationalfahnen gezeigt worden und viele der Demonstranten haben den Wolfsgruß gezeigt, dieses, Symbol der grauen Wölfe, und haben auch Allahu Akbar skandiert. Und es kam immer wieder zu Beschimpfungen und Übergriffen auf Gegendemonstranten, Journalisten und Fotografen. Dabei ist bemerkenswert, dass an dieser Demonstration von türkischen und islamistischen Nationalisten ein Pegida-Aktivist teilgenommen hat. Und zwar stammt er aus dem Umfeld der rechtsradikalen Brigade Giesingen. Auf Pegida-Demonstrationen selber hat dieser, laut dem Netzwerk München Nazifrei, einem Fotografen mit den Worten gedroht: Wir stechen euch ab, ihr Juden. Also da gab es dann durchaus keine Berührungsängste mit islamistischen und nationalistischen Aktivisten. Am 28. April 2016 hat Alexander Gauland, der in letzter Zeit immer wieder in Vorschein getreten ist, ein Interview in der Zeit gegeben. Da sagt Gauland: Aber Entschuldigung, wir sind doch kein besseres Volk geworden. Wir sind wirtschaftlich sehr erfolgreich, deshalb brauchen wir nicht, dass andere Völker als inneres Rückgrat für den nationalen Zusammenhalt haben. Aber das reicht nicht aus. Die Frage ist doch, können diese Deutschen eine Krise überstehen, so wie Sie sie jetzt schildern? Und jetzt der springende Punkt. So ökologisch, feminin und weiß der Teufel was, all diese Dinge, die mir nicht sympathisch sind, sagt Gauland. Dann, die Zeit hat daraufhin Alexander Gauland angesprochen auf eine Bemerkung, die er zum Islam geäußert hat. Gauland hat nämlich vor einiger Zeit über den Islam gesagt: Mit dem Islam steht uns nach der Säkularisierung des Westens und dem Untergang des Kommunismus die letzte große geschlossene geistige Kraft gegenüber, die wir in ihrem Eigenwert respektieren und der wir ein Recht auf autonome Gestaltung ihres Andersseins zugestehen müssen. Sie haben ihn dann daraufhin angesprochen auf die Diskriminierung von Frauen in muslimisch geprägten Ländern, beziehungsweise Frauen im Islam. Und Gauland hat darauf geantwortet: Aber das ist doch nicht mein Problem. Ich will ja nicht, dass der Islam in Europa ist, deswegen muss ich mich auch nicht mit der Frauenproblematik des Islams auseinandersetzen. Und das auf der einen Seite das Feminine, das ihn abstößt, auf der anderen Seite der Unwille, sich mit dem Islam und dessen Frauenproblem auseinanderzusetzen. Na, die Zeit hat dann daraufhin ihn gefragt: Aber Sie sind schon stolz darauf, dass die Frauen in Deutschland ihr Potenzial mehr ausleben können als vor 30, 40 Jahren. Und Gauland daraufhin: Naja, es ist richtig, dass wir die Gleichberechtigung haben. Ich weiß aber nicht, warum ich auf etwas stolz sein soll, was ich nicht bewirkt habe. Zwei, drei Absätze später kam man dann darauf, dass er sehr stolz auf das ist, was sein Großvater im Ersten Weltkrieg alles so getan hat. Am 11. Mai 2016, die Landtagsabgeordnete der AfD, Christina Baum, hat auf die Wahl der 50-jährigen Aras, das ist eine Muslima aus der alevitischen Gemeinde, gesagt, diese Wahl zur Landtagspräsidentin sei ein Angriff auf uns als AfD, weil wir in unserem Programm ganz klar geäußert haben, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Eine Muslimin als Landtagspräsidentin sei für sie ein ganz klares Zeichen, dass die Islamisierung Deutschlands in vollem Gang ist. Sie hätte nichts gegen die Menschen selbst, möchte aber keine weitere Ausbreitung des Islam im öffentlichen Raum. Wenn man diese Aussage ernst nimmt, dann würde ich sagen, bestätigt das auch das, was in der niederländischen Untersuchung herausgestellt worden ist, dass nämlich die öffentliche Betätigung von Muslimen und damit auch die politische Betätigung von Muslimen eine andere Kategorie ist als die Beurteilung der Muslime als Menschen, als oder vielleicht sogar als, als Ausländer oder wie auch immer sie dann charakterisiert werden. Ja, und vielleicht noch als letztes Beispiel dafür, wie zum Verhältnis von Islam und Rechtsradikalismus. Letztes Jahr im August schrieb die Welt, jetzt ist es offiziell, die Partei Jobbik, Bewegung für ein besseres Ungarn, ist verboten. Jedenfalls für Ungarns Muslime. Und auch nur, wenn sie den Worten und Lehren von Imam Miklós Ahmed Kovács folgen. Der ist immerhin Vizepräsident der ungarischen Islamgemeinde und sah sich kürzlich zu einem ungewöhnlichen Schritt gezwungen. Er rief eine Fatwa, ein religiöses Rechtsgutachten aus, und zwar zur rechten Jobbik-Partei sowie gegen Gruppen, die noch weiter rechts im politischen Spektrum rangieren. Er wies darauf hin, dass Ungarns Muslime bisher oft Sympathisanten der nationalgesinnten Rechten waren. Bei Wahlen gaben sie diesen ihre Stimme oder traten gar in deren Parteien und paramilitärische Organisationen ein. Und umgekehrt, viele Rechtsextreme seien zum Islam konvertiert. Ein Zitat von Kovács: Wir wissen, dass viele aus diesen Kreisen Muslime wurden. Und dass viele Muslime 2010 für Jobbik stimmten, in deren Selbstverteidigungsorganisationen oder in die Partei eintraten. Damit müsse aber nun Schluss sein, weil diese rechtsradikalen Gruppen muslimische Einwanderer bedrohten und ihnen Hilfe verweigerten. Also hier zeigt sich, dass zwischen den ungarischen Neonazis und den ungarischen Muslimen tatsächlich so etwas wie eine Wahlverwandtschaft besteht. Tja, ich habe bereits die Studie dieses Instituts für Staatspolitik aufgegriffen und diese Studie bezieht sich ja bereits im Titel ganz dezidiert auf den konservativen bzw. rechtskonservativen Staatsrechtler Karl Schmitt. Karl Schmitt hat Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt und gelehrt und da seine stärkste Wirkung entfaltet und hat aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg noch weiter geschrieben. Er ist in den 1930ern in die NSDAP eingetreten und hat sich dadurch auch den Ruf als Kronjurist des Dritten Reichs eingeholt. Also IFS bezieht sich ganz dezidiert auf Karl Schmitt und zwar auf dessen Begriff der Feindschaft. Ja, der Titel der Studie lautete: Ist der Islam unser Feind? Ja, und da rekurrieren sie auf Schmitt. Und Schmitt stellt sich die Frage, was ist denn die spezifische Unterscheidung des Politischen? Und das ist vielleicht, also die Leute, die so Systemtheorie oder sowas kennen, die wissen das vielleicht, dass die differenzierten sozialen Systeme, ne, Kunst, Ökonomie, Recht, Moral, die operieren mit je eigenen und distinkten Unterscheidungen. Die Kunst operiert mit der Unterscheidung schön-hässlich, die Ökonomie mit der Unterscheidung nützlich-unnütz, das Recht mit legal-illegal, die Moral gut und böse. Also Schmitt fragt sich, was ist die spezifische Operationsweise des Politischen? Und das ist eben die Freund-Feind-Differenz. Schmitt stellt sich dann bereits so in Anfang der 20er in seinem Begriff des Politischen die Frage, wann bestimmte Sachverhalte eine politische Dimension bekommen. Eben wenn sie eine Unterscheidung zwischen Freunden und Feinden treffen. Die anderen sozialen Sphären sind laut Schmitt dem Politischen nicht ebenbürtig. Er kritisiert die liberale Theorie von der jeweiligen Autonomie der sozialen Sphären oder Luhmannsch ausgedrückt der Systeme. Das Politische ist für ihn wirklich fundamental. Und zwar, weil es in letzter Konsequenz auf die Tötung eines Menschen zielt. Wenn ich zwischen Freund und Feind unterscheide, kann ich in letzter Konsequenz einen Menschen umbringen. Das ist fundamental für ihn. Der zweite Punkt, warum das Politische höher gestellt ist als die anderen Sphären, ist, dass jede Form von Kultur immer eine Kultur der Natur ist. Und man kennt das vielleicht von Aristoteles oder so, die Natur des Menschen ist, dass er ein animal soziale, ein soziales Lebewesen ist. Und Schmitt orientiert sich aber in dem Falle an Hobbes und sagt, die Natur des Menschen ist der Kriegszustand. Bei Hobbes ist es allerdings ein Krieg aller gegen alle, aller Individuen gegen alle anderen. Schmitt sagt, das ist ein Krieg zwischen Gruppen, zwischen Ethnien, zwischen Kollektiven. Ja, wer ist jetzt der Feind? Schmitt sagt in seinem Begriff des Politischen, der Feind, das ist nur eine wenigstens eventuell, das heißt der realen Möglichkeit nach kämpfende Gesamtheit von Menschen, die einer ebensolchen Gesamtheit, dem eigenen Kollektiv, gegenübersteht. soweit erst einmal die Freund-Feind-Unterscheidung. Das ist sehr verhältnismäßig banal erstmal. Jetzt sagt Schmidt aber noch weiter, Feinde, die gibt es nicht nur außen, sondern die gibt es auch im Inneren des Staates oder des Kollektivs. Ketzer, Heretiker, Angehöriger bestimmter Religionen, wenn man bei ihnen eine Illoyalität vermutet. Er bezieht sich da auf einen, ich meine, katholischen Theoretiker aus dem 17. 16. Jahrhundert. Schmidt schreibt dann, den Ketzer darf man auch dann nicht im Staate dulden, wenn er friedlich ist, denn Menschen, die Ketzer, können gar nicht friedlich sein. Das aktualisiert sich oder hat sich auch jüngst wieder aktualisiert vor ein paar Wochen, als die AfD-Bundessprecherin Frauke Petri den muslimischen Fußballnationalspieler Mesut Özil angegriffen hat. Und sie gesagt hat, es ist schade, dass Mesut Özil als Identifikationsfigur für so viele Kinder und Jugendliche die Nationalhymne nicht mitsingt. Die Parteichefin kritisierte auch Özils Umgang mit seiner öffentlich zelebrierten Reise nach Mekka. Diese Pilgerreise gehöre zwar bekanntlich zu den religiösen Pflichten eines Muslims, ob man sie aber aller Welt präsentieren muss, steht dahin, sagt Petri und fügt hinzu, man könnte Özil fragen, ob er mit diesem Bekenntnis auch eine politische Aussage treffen wollte. Also ob er sich da nicht außerhalb des Staatsvolkes stellt. Der Islam ist nicht immer so beschrieben worden, wie er jetzt beschrieben wird von Gauland, von Petri, von Kubitschek. Nämlich noch vor 100 Jahren gab es eine völlig diametral entgegengesetzte Beschreibung des Islam. Das wird zum Beispiel beschrieben bei Levent Tetschan in seinem Buch Das muslimische Subjekt, sehr lesenswert, er beschreibt die Deutsche Islamkonferenz. Er zitiert da einen Julius Richter, der war bei den Verhandlungen des Deutschen Kolonialkongresses 1905 dabei. Und dort heißt es noch, den Muslimen fehle der veredelnde Einfluss der Familie. Es herrsche viel Weiberei und Ausschweifungen verhinderten die Charakterbildung und sie hätten auch nicht gelernt, ihre Leidenschaften zu bekämpfen. Viel Weiberei und Sklavenhandel würden das Bevölkerungswachstum hemmen. Der Islam verfüge des Weiteren nur über einen inkonsistenten Monotheismus, der dem Animismus nahestehe. Das ist genau das, also eine ganz gegenteilige Semantik zu der, wie wir sie heute haben, wo als besondere Waffe des Islam, dessen Geburtenstärke und dessen traditionelles Familienbild immer hervorgehoben wird. Viktor Orban hat zum Beispiel gegenüber der Welt gesagt, der Islam würde den Wert von Familie, Kindern und Zusammenhalt schätzen. Und der Jobbik-Chef Gabor Wohner nannte den Islam sogar die letzte Hoffnung des Konservatismus und ist dann folgerichtig auch immer in die Türkei und den Iran gereist, hat da politische Reisen unternommen. Dieses Institut für Staatspolitik macht auch auf diesen semantischen Wandel aufmerksam. Ne? Das ist für die Neonazis hier durchaus ein Thema. Sie zitieren den Sozialdarwinisten Lothrop Stoddart und dessen 1921 erschienenes Buch The New World of Islam. Dort heißt, oder in dieser Studie heißt, der Westen müsse begreifen, dass die Dekadenz der islamischen Welt kein Dauerzustand sei, sondern ein vorübergehender, der nun beendet werde durch die Verknüpfung bestimmter moderner Konzepte mit einer im Kern uralten religiösen Idee. Und hier muss ich auch zugeben, hier kommen dann wieder auch rassistische Kategorien ins Spiel, eben bei diesem Institut für Staatspolitik, wenn sie dann auch schreiben, es handele sich bei dem Revival des Islam um eine, und ich zitiere das wörtlich, Erhebung der Untermenschen und farbigen Völker gegen die Vorherrschaft der Weißen. Der Islam hätte in Gestalt des Sowjetkommunismus einen ebenso mächtigen wie skrupellosen Verbündeten erhalten. Und da wird aber dann doch wieder gegen diese rassistischen und ethnischen Kategorien die politische Konnotation sehr eindeutig, auch wenn die rassistischen Komponenten vorhanden sind. Ja, also diese anthropologischen Momente, die ethnischen Momente und die politischen Momente, die verschwimmen bei diesem Institut für Staatspolitik zu einer neidbehafteten Fantasie von der Überlegenheit des Islam. Es wird ganz eindeutig an einer Stelle, wo sie sagen, die Perspektive der Islamisierung ergibt sich aus der Vitalität des Islam, aber vor allem aus dem Vitalitätsmangel der weißen Völker. Also der Islam ist aufgrund seiner Vitalität den nicht vitalen, den dekadenten weißen Völkern überlegen. Also woher kommt diese Bewunderung der Virilität des Islam? Und zwar ausgerechnet jetzt. Und ich würde vermuten, dass das zu tun hat mit der Krise der Legitimität politischer Herrschaft, die schon seit Colin Crouch dieses eine Buch über Postdemokratie veröffentlicht hat, spätestens da thematisiert wird, auch in den Politikwissenschaften. Und die Frage stellt sich, warum ist politische Herrschaft in der Moderne tendenziell prekär? Warum erscheint die immer wieder als illegitim. Na, das fängt eigentlich schon bei dem, was so der große Soziologe Max Weber schreibt, an. Na, die Entzauberung der Welt findet statt, die Aufklärung und Rationalität treten ihren Siegeszug an, Staat und Kirche werden getrennt. Das heißt, dass traditionelle Formen der Legitimität von Herrschaft verschwinden zugunsten von einer Legitimität qua Legalität. Das heißt, dass das, was legal ist, ist deswegen auch legitim, weil es legal ist. Ne? Das wird dann in dem Moment in der Moderne zu einer sehr tautologischen Konzeption. Alle Legalität fußt ja erst einmal auf einer Ordnung. Ja, die Gesetze müssen sich auf irgendetwas beziehen. Sie müssen sich auf eine soziale Ordnung beziehen können. Sonst beziehen sie sich nur auf sich selbst, würden in dem Moment ja wirklich tautologisch. Und erst wenn die soziale Ordnung und das Recht kongruent sich zueinander verhalten, dann kann man wirklich von einer legitimen Ausübung von Herrschaft sprechen. Ne? Recht auf der einen Seite und Ordnung und als soziale Ordnung verknüpfen sich zur Rechtsordnung. Wenn wir so eine tautologische Konzeption haben, wie legal ist, was legal ist, da fragt man sich schnell, wodurch sich das legitimiert. Man kennt das vielleicht von so Drogenbeauftragten verschiedener Parteien, wenn es dann heißt, Alkohol ist legal, weil er legal ist, illegale Drogen sind illegal, weil sie illegal sind. Ja, die religiöse Identität zwischen politischer Herrschaft und sozialer Ordnung ist also nicht mehr vorhanden, in dem Moment, in dem Staat und Kirche getrennt werden. Und es ist auch ein Thema, das dieses Institut für Staatspolitik umtreibt. Sie führen dann an, dass die Islamophilie, die sie Linken, Grünen, Liberalen unterstellen, ihre Ursache hätte in der radikalen Selbstkritik des Christentums. Also das Christentum hätte sich rausgenommen aus der politischen Herrschaft und in dem Moment würde eine Islamophilie dafür als Ersatz angeboten. Gleichzeitig konstatiert dieses Institut für Staatspolitik, dass der Islam nicht fähig zur Selbstkritik sei. Naja, also der Verfassung muss eine Substanz zugrunde liegen. Jedem Recht muss irgendeine Substanz zugrunde liegen. Und diese Substanz konfiguriert dann als Superlegalität. Ja, auf die muss jede Norm, jedes Recht muss auf der irgendwie aufbauen. Ulrich Kapreuß hat die freiheitlich-demokratische die freiheitlich-demokratische Grundordnung, so, als genau eine solche Verfassungssubstanz bzw. Superlegalität gekennzeichnet. Und diese Substanz garantiert die Homogenität der Staatsbürger. Also was ist die substanzielle Einheit? Für Schmidt ist es die politische Möglichkeit der Feindbestimmung. Er sagt zum Beispiel, das Kriegsrecht oder die Feindeserklärungen, die stiften den politischen Verband deshalb, weil auch ein Recht der Blutrache zwischen den Familien oder Sippen wenigstens während eines Krieges suspendiert werden müsste, wenn überhaupt eine politische Einheit bestehen soll. Und durch diese Macht über das physische Leben der Menschen erhebt sich die politische Gemeinschaft über jede andere Art von Gemeinschaft oder Gesellschaft. Also politische Herrschaft setzt notwendig ein homogenes Volk voraus, auf das sie sich bezieht, nämlich eine homogene soziale Ordnung. Das zeigt sich in diesen Mittelstudien auch eigentlich ganz gut. Wenn zum Beispiel Parteien und Gewerkschaften, die ja sowas wie einen sozialen Antagonismus repräsentieren, ein weit geringeres Vertrauen genießen als diejenigen Institutionen, die eine kollektiv verbindliche Allgemeinheit verkörpern. Also die Polizei, der vertrauen 65% aller Deutschen, dem Bundesverfassungsgericht vertrauen 63% aller Deutschen, den Gewerkschaften dann nur noch 41%, in den Parteien dann 23%. Die Parteien sind tatsächlich ganz unten, die kommen kurz nach den Kirchen. In demokratischen Milieus ist das Vertrauen in Institutionen eher gestiegen, so in den letzten ein, zwei Jahren. In den autoritären Milieus ist sie gesunken. Gut, es stellt sich halt die Frage, wie organisiert sich denn im Kapitalismus Legitimität politischer Herrschaft, wenn in der Moderne denn Gesellschaft und Staat getrennt sind? Also die Ordnung produzierender Gesellschaften, das kennt man von Marx, ist negativ. Ne? Aller Reichtum, der in kapitalistischen Gesellschaften produziert wird, erscheint als eine ungeheure Warensammlung, heißt es. Und der Wert, der Begriff des Werts, ist genau diese Chiffre für die Negativität. Reichtum und Wert sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Kann man bei Marx in den Grundrissen steht, da kann man es nachlesen, Wert und Reichtum sind wesentlich unterschieden. Reichtum hängt vom Überfluss ab, Wert von der Leichtigkeit oder Schwierigkeit der Produktion. Also wenn bei gleicher Arbeitsintensität die doppelte Menge an Gütern produziert wird, dann würde man ja davon ausgehen, dass die Gesellschaft doppelt so reich ist. Faktisch wird aber nur die gleiche Menge an Wert produziert. Und dieser Ausschluss vom Reichtum, vom Eigentum, von allen durch alle, der wird durch das Recht bzw. die Politik institutionalisiert. Bei Hegel heißt es, das Rechtsgebot ist seiner Grundbestimmung nach nur Verbot. Und die wesentliche Beziehung, die darin auf den Willen des anderen ist, ist als rechtliche das Negative. Mein Eigentum dem Werte nach zu behalten und dem anderen das Seinige zu lassen. Also Privateigentum als politisch-juristisches Institut oder genauer als Verbot ist die Voraussetzung für eine warenförmige Produktionsweise. Das heißt auch, dass alles ökonomische Handeln stillschweigend voraussetzt, dass ein solches Verbot herrscht. Muss schon in der einfachen Zirkulation, schon beim einfachen Warentausch, muss gegeben sein, dass alle vom Reichtum durch alle ausgeschlossen sind. Und das verschärft sich natürlich unter den Bedingungen, in denen Hand- und Kopfarbeit getrennt sind, in denen die Arbeiter von den Produktionsmitteln getrennt sind. Und dieses Verbot ist auch der Grund dafür, dass Walter Benjamin zum Beispiel vom Kapitalismus als einem verschuldenden Kultus sprechen kann. Ich darf nur essen, wenn ich auch arbeite. Das ist die Schuld, die muss ich einlösen. Die wird auch immer bei jedem Abschluss eines Arbeitsvertrags anerkannt. Also das Eigentum ist die Verfügungsmacht über Sachen und die Freiheit, mit den Sachen zu tun, was ich will. Das ist die Verfügungsmacht und vor allen Dingen über die versachlichte Person, deren wichtigste Qualifikation die Fähigkeit zu arbeiten darstellt. Essen darf nur, wer arbeitet. Sieht man bei all diesen Voraussetzungen, rechtlichen Normierungen, die gestellt werden zur Einbürgerung. Also eingebürgert darf nur werden, wer auch ein Arbeitsverhältnis nachweisen kann zum Beispiel. Also diese ganzen Asylpakete, die auch verabschiedet worden sind in den letzten Monaten, haben sich besonders darum bemüht, genau diese Arbeitsverhältnisse zu reglementieren. Wann darf jemand wo wie arbeiten? Darf er dann die Residenzpflicht, also darf er dann die Residenz verlassen oder eben nicht? Für so Theoretiker wie Hobbes oder Leo Strauss leitet sich aber daraus auch ab, dass nicht verlangt werden kann, das eigene Leben zu opfern. Das eigene Leben, wenn ich opfern kann, in dem Moment unterminiere ich die Voraussetzungen für einen Warentausch. Weil dann könnte ich mich ja theoretisch auch umbringen, um es jetzt ein bisschen zuzuspitzen. Und genau dieses liberale Moment bei diesen zwei konservativen Theoretikern, das hat eine sehr scharfe Kritik von Schmidt nach sich gezogen. Schmidt sagt, wenn verboten wird, dass der Einzelne sich für den Staat umbringen kann, dass das Opfer verlangt werden kann, des eigenen Lebens, dann wird der Staat ausgehöhlt, dann wird seine Handlungsfähigkeit ausgehöhlt. Das heißt, was wir hier haben, ist wirklich ein Widerspruch zwischen politischer Herrschaft auf der einen Seite, Staatlichkeit und kapitalistischer Produktionsweise auf der anderen Seite. Obwohl die beiden wesentlich miteinander verknüpft sind, weil die staatliche Gewalt die ständig zu wiederholende Voraussetzung des Kapitalismus ist, nämlich indem sie das Eigentum schützt. Das heißt, die souveräne Gewalt steht vor einem Paradox. Die Souveränität muss sich einschließen auf der einen Seite, als auch ausschließen. Ne? Raub, Diebstahl, Mord und Totschlag sind so lange untersagt, als sie nicht als staatliche Sanktionen oder als kriegerische Notwendigkeiten erscheinen. Ja, weil ohne diese Selbstbeschränkung würde die Trennung von Gesellschaft und Staat zusammenbrechen. Es würde die Negativität als Bedingung der Möglichkeit des zweckrationalen Tausches zwischen freien und gleichen Bürgern dementiert und die ungezügelte Gewalt des Staates, wenn sie sich nicht selbst beschränken würde, würde die formale Rationalität und Erwartungssicherheit des materialen Gesetzes unterminieren. Ja, also wir haben hier ein Paradox staatlicher Gewalt. Die verschiedenen Formen von Gewaltenteilung, wie eben der Föderalismus, versuchen aber jetzt, einen Interessenausgleich und die Bildung von Kompromissen zu befördern und damit den Ausschluss der modernen, den Ausschluss der souveränen Gewalt zu institutionalisieren und trotzdem gleichzeitig eine Form von Gewaltausübung zu gewährleisten. Weil gerade dieser Pluralismus unterminiert eben die Einheit und Allgemeinheit des Staates. Ne? Staatliches Handeln versucht, kollektiv bindende Entscheidungen zu treffen und setzt dementsprechend ein homogenes Volk voraus. Also durch die Reduzierung des Antagonismus auf den Pluralismus, das ist eine Formulierung von Johannes Anjuli, werden Parteidifferenzen nivelliert, weshalb soziale Brüche wie Klassendifferenzen, Diskriminierung, Monopolisierung des gesellschaftlichen Reichtums, Arbeitslosigkeit etc. ihrerseits nicht mehr repräsentiert werden können. Das heißt, der Pluralismus reduziert die Einheit der Souveränität auf vertragliche Bindungen und dann passiert wieder genau diese tautologische Struktur wird da wieder reproduziert, dass Legitimität durch Legalität ersetzt wird. Und des Weiteren ist ja auch die Möglichkeit sozialstaatlicher Eingriffe stark limitiert, was erneut allein schon mal der Staat eben, um handlungsfähig zu bleiben, auf so eine gelingende Akkumulation angewiesen ist. heißt, auch da bricht ein Legitimitätsfaktor weg. Das kann über eine gewisse Zeit ganz gut funktionieren. Das funktioniert in dem Moment nicht mehr, in dem die Akkumulation in eine Krise gerät und in dem eine politische Krise virulent wird. In Zentraleuropa ist das ja noch nicht der Fall, in Südeuropa sieht die Sache aber dann schon anders aus. Und diese Prekarität der Allgemeinheit als die politische Herrschaft legitimierende Ordnung und als die ist die Bedingung für solche autoritären Einstellungen. Das zeigen auch die Mittelstudien. Wenn sie sagen, also ich zitiere da nochmal draus, sie sagen, politische und soziale Deprivation wurden als Einflussfaktoren für rechtsextreme Einstellungen identifiziert. Das heißt, dass sich hinter einer antidemokratischen Einstellung häufig anhaltende Frustration mit dem politischen System verbirgt und dass eine rechtsextreme Einstellung oftmals mit sozialer Isolation einhergeht. Ja, wie geht man jetzt nun mit dieser Paradoxie um? Ein beliebter Umgang damit ist die Installation einer Theokratie. Nämlich in dem Moment, in dem man eine theokratische Staatsform installiert, wird die Abwesenheit der Gewalt des Souveräns dementiert und man zieht sie ins Diesseits. Gott ist da, Gott in seiner Allmacht legitimiert diese Herrschaft und übt unmittelbare Gewalt aus. Das kann man in theokratischen Regimen sehr gut nachvollziehen. Also man versucht genau diesen Bruch durch einen religiösen Mythos zu kitten. Und es ist natürlich auch eine sehr attraktive Alternative für Neurechte, rechtskonservative Kräfte, wenn man sich Neurechte Verlage anschaut, wie den Regin-Verlag, was die für Bücher über den Islam veröffentlichen, da wird dann mit einiger Begeisterung über die iranische Theokratie auch geschrieben. Also wenn die Verfassung so eine Substanz von nicht hergibt, dass sie ein homogenes Staatsvolk konstituiert, naja, wie konstituieren wir, wie produzieren wir dann eine homogene politische Gemeinschaft? Die Neurechte oder rechtskonservative Antwort ist, man produziert die politische Gemeinschaft in der Kaserne. Und zwar über den Rückgriff auf die Feindbestimmung. Dieses Zitat von Nietzsche, so, es kennzeichnet die Deutschen, dass bei ihnen die Frage, was das Deutsche was ausstirbt, ist vielleicht bekannt. Und genau die Frage hat sich Götz Kubitschek bei Kompakt Live in Magdeburg am 19. Mai 2016 gestellt. Also wer sich das antun will, das kann man auf YouTube sich anschauen. Das ist aber, also braucht man auf jeden Fall einen harten Magen. Da saßen Götz Kubitschek, Akif Pirinci und Jürgen Elsässer. Und Kubitschek stellte in einem einleitenden Referat die Frage, was ist Deutsch, wer ist ein Deutscher? Er musste ja in irgendeiner Form legitimieren, dass Akif Pirinci, der ja ein gebürtiger Türke ist, nun bei ihm veröffentlicht, in seinem Verlag. Ja? Zu schnell? Okay. Also diese Frage ist für Kubitschek, was ist Deutsch, das ist für ihn eine, und ich zitiere da, eine Schicksalsfrage. Die Antwort Nassis, mit dem er einen Briefwechsel veröffentlicht hat, also Armin Nassi hat gesagt, Deutsch sei, wer hier lebe, diese Antwort ist Kubitschek nicht nur zu wenig und auch nicht nur zu billig, sondern sie ist auch zu wenig ernst. Und was heißt ernst? Leo Strauss sagt, ernste Überzeugungen, das sind zumindest in Bezug auf Schmidt, alle auf die reale Möglichkeit des Krieges ausgerichteten Entscheidungen. Ja, aber wie bestimmt Kubitschek nun den Deutschen? Na, er gibt da zwei Vorschläge. Der erste Vorschlag, der ist so banal, wie er blöd ist, der sagt, der Deutsche ist, wer deutsche Vorfahren hat. Der zweite Vorschlag ist, und der wird es dann interessant, Deutscher kann werden, wer sich auf Gedeih und Verderb auf die Seite des deutschen Volkes schlägt. Das heißt also, die Geschichte dieses Volkes zu tragen beginnt, ältere Loyalitäten abgibt und im Ernstfall für dieses deutsche Volk und die Fortsetzung seines Ganges durch die Geschichte kämpft, auch wenn es den Einsatz des gemächlichen Daseins oder der Karriere oder sogar des Lebens erfordert. Das ist ein sehr schmittianisches Topos, das er da aufgreift. Schmidt hat sich ja in der Hinsicht von Hobbes abgesetzt. Also es geht nicht mehr darum, den Einzelnen im Staat vor dem Naturzustand zu schützen, sondern es geht darum, die Todesbereitschaft von den Angehörigen des eigenen Volkes verlangen zu können. Erst über diese Todesbereitschaft konstituiert sich eine Volkszugehörigkeit. Das ist auch in der Soziologie nicht neu. Das hat Max Weber in Wirtschaft und Gesellschaft auch schon festgehalten, wo er sagt, dass die politische Gemeinschaft eine ist, die über den Ernst des Todes ihr Pathos generiert. Der Ernst des Todes, die Todesbereitschaft, stiftet die dauernden Gefühlsgrundlagen für eine politische Gemeinschaft. Da geht es um gemeinsame politische Kämpfe auf Leben und Tod. Sie knüpfen Erinnerungsgemeinschaften und diese Gemeinschaften seien stärker als Kultur, Sprach- oder Abstammungsgemeinschaften. Man kann das aber auch an anderer Stelle, zum Beispiel bei Hegel, nachlesen, in dem Kapitel zur Souveränität nach außen. Und genau dieser Ernst, genau diese Ernsthaftigkeit zeigt sich im Terrorismus des politischen Islam. Und da möchte ich dann doch, zumindest in Teilen, auf die Idealanteile zu sprechen kommen. Karl Schmitt hat in den 60ern nochmal eine Theorie des Partisanen aufgesetzt, und das lässt sich sehr gut übertragen auch auf den auf die Suicide-Attack des Dschihadismus, wo es also heißt, zu seinen Kriterien, zu den Kriterien des Partisanen, gehört ja die äußerste Intensität des politischen Engagements. Wenn Che Guevara sagt, er zitiert also Che Guevara, der Partisan ist der Jesuit des Krieges, so denkt er an die Unbedingtheit des politischen Einsatzes. Das heißt, das Selbstmordattentat bzw. diese Unbedingtheit des politischen Einsatzes, dass man sein Leib dafür opfert, das ist die letztmögliche Steigerung des politischen Engagements. Und der Islam wird in dem Moment zur Chiffre für den theokratischen Feind, den man sich da anzuähnen gedenkt. Man möchte seine Vitalität übernehmen, ja, man möchte auch die politische Staatsform übernehmen. Das alles zeugt, lässt sich eng führen mit diesem psychoanalytischen Konzept, das eben Adorno und andere Sozialwissenschaftler in den Studien zum autoritären Charakter entworfen haben. Also was auffällig ist in solchen islamfeindlichen Publikationen: Es gibt so eine Oszillation auf der einen Seite zwischen Bewunderung und Ablehnung des Islam. Und auf der anderen Seite gibt es eine Positionierung auf Seiten der Moderne, die im gleichen Atemzug abgelehnt wird. Das ist dekadent, das ist nicht vital, die Deutschen kriegen zu wenig Kinder, all diese Dinge, oder nehmen zu viele Drogen, wollen nicht mehr in die Bundeswehr, alle diese Geschichten, die da immer wieder auftauchen. Wie lässt sich das jetzt charakterisieren? Das ist ein Pseudokonservatismus, das ein Kennzeichen sind, dass in der bewussten Sphäre zwar Konventionalität und autoritäre Unterwürfigkeit dominieren, aber in der unbewussten Sphäre Gewalttätigkeit, anarchistische Impulse und chaotische Destruktivität zu sagen haben. Ja, der Grund für diese oberflächliche Angepasstheit ist so eine Rationalisierung der verbotenen Triebe in zulässigen, indirekten, modifizierten Formen, die der Gesellschaft so weit angepasst sind, dass das Ich in der Lage ist, sie zu akzeptieren. Aber auf der anderen Seite ist es so, wie Adorno schreibt, alle faschistischen Bewegungen bedienen sich offiziell traditioneller Ideen und Werte, geben ihnen jedoch in Wirklichkeit eine völlig andere, antihumane Bedeutung. Es funktioniert dann so, dass zum Beispiel AfD-Abgeordnete in der Sprache der Menschenrechte ihren Rassismus bedienen können. Diese vorhin erwähnte Christina Baum hat in einem Interview gesagt: Ich stehe weiterhin zu dem Begriff des schleichenden Genozids an der deutschen Bevölkerung durch die falsche Flüchtlingspolitik der Grünen. Der Genozid bezeichnet nach einer UN-Resolution die Absicht, eine nationale, ethnische, religiöse Gruppe teilweise oder ganz zu zerstören. Und diese Absicht unterstelle ich den Grünen. Also im Namen traditioneller Werte und Institutionen sollen genau diese traditionellen Werte und Institutionen abgeschafft werden. Also diese Anpassung ist sehr oberflächlich. Auf der einen Seite heißt es, dass die Triebe nicht nur nicht sublimiert werden können, sie können nicht sublimiert werden, ich würde sagen, aufgrund dessen, dass eben in der warenproduzierenden Gesellschaft, wie gehabt, alle von allen vom Reichtum ausgeschlossen sind. Aber diese Unzufriedenheit, die Unmöglichkeit, die Triebe sublimieren zu können, die lässt sich auch nicht adäquat repräsentieren in dem politischen System. Insofern müssen diese Menschen dann mit ihrer narzisstischen Kränkung durch die eigene Triebhaftigkeit leben. Die Körperauflösung muss aber um jeden Preis abgewendet werden, also die Körperauflösung durch die Triebe. Da gibt es so eine Anekdote, bei der Pirinci gegenüber dem Deutschlandfunk gesagt hätte, naja, er hätte den Verlag gewechselt zu dem Verlag Antaios von dem Götz Kubitschek, da auf Schnellroder die schöneren Orgien gefeiert würden. Und Kubitschek hat das überhaupt nicht gepasst und hat dann geantwortet, als Pirinci bei uns war, da gab es nur ein karges Wasser, keine Orgie und ein relativ bald beendetes Gespräch. Also es ist an Tristesse kaum zu überbieten, was da passiert. Durch den Triebverzicht wird nun versucht, die narzisstische Allmacht zu restituieren oder zu retten. Also diese Körperauflösung auch zu verhindern, die durch einen Durchbrechen der Triebe ja stattfinden würde. Man versucht, ein asketisches oder soldatisches Ich-Ideal aufzurichten, und das soll mit der Autorität des Souveräns, des Staates, koinzidieren Und genau dadurch versucht man die Würde oder die Würdigkeit, das Opfer, das Leben zu bringen, unter Beweis zu stellen. Also Kompromissbildungen, pluralistischer Parlamentarismus, alles, was so eine liberale Demokratie auszeichnet, die stellen die Einheit des Souveräns und damit eben auch dieses Ich-Ideals in Frage, weil sie zeigen, dass es ein Außen noch innerhalb des Staatsvolkes gibt, dass es immer was gibt, was nicht identisch ist innerhalb das Bild der Bevölkerung. Und das gilt aber auch für wohlfahrtsstaatliche Programme, die an die Bedürftigkeit des Leibes eben erinnern. Und ich würde meinen, dass sich daraus auch die Häufigkeit erklärt, mit welcher Frauenfeindlichkeit, Sexismus und Homophobie in diesen Kreisen auftreten. Und gerade diese Homophobie, diese Misogynie, die in neurechten Kreisen ja wirklich nichts Neues ist, genau die wird dem Islam auch noch geneidet. Also Pirinci, der ja in seinen Ausführungen und seinen Reden zum Teil bei Pegida Asylsuchende als, Zitat, flüchtende Schlampen bezeichnet hat, der attestiert bei Compact Life dem Islam, der Islam sei frauenverachtend und er würde sie zwingen, Kopftuch und Schleier zu tragen. Also ausgerechnet. Er hat auch am 26. Juli auf Facebook geschrieben an die Fachgesellschaft für Geschlechterstudien, ihm würde zu Unrecht Rassismus vorgeworfen, denn wo steht denn in meiner Kritik des Gender-Kokolores was von Rasse? Da wir gerade bei Rassen sind, was sagen eigentlich eure guten Freunde, die Muslime, zu euren Schwulitäten? Habt ihr den muslimischen Männern schon verklickert, dass sie eigentlich Frauen wären? Nein, noch nicht, na dann viel Spaß dabei. Also hier wird die Homophobie wirklich geneidet und man kann das noch deutlicher sehen bei dem Kommentar, den Jürgen Elsässer zur gescheiterten iranischen Revolution 2009 gebracht hat, wo er geschrieben hat, hier wollen Disco-Miezen, Teheraner Drogen-Junkies und Strichjungen des Finanzkapitals eine Party feiern. Gut, dass Ahmadinejads Leute ein bisschen aufpassen und den einen oder anderen in einen Darkroom befördert haben. Der hat sich dann danach zwar dafür, ja, wie soll man sagen, entschuldigt, aber ich meine, dass man diese Entschuldigungen wirklich übergehen kann, weil sie nichts von dem zurücknehmen, was er da geäußert hat. Ein weiteres Beispiel, dass das wirklich verdeutlicht, dass also der AfD-Abgeordnete Andreas Gehlmann letztens bei einer Verhandlung über die Einteilung von sicheren Herkunftsstaaten gesagt hat, dass Homosexuellen dort Gefängnisstrafen drohen, das sollten wir in Deutschland auch machen. Also daraus spricht ein ganz enormes Sprachbedürfnis. Und dieses Sprachbedürfnis, das ist wirklich was, das konnte man eben in den Mitte-Studien sehr schön nachvollziehen. 70,4% der AfD-Anhängerinnen und Anhänger befürworten ja die Ziele von Pegida und ähnlichen Organisationen. Und dann ein Zitat aus dieser Studie: Was die Gewaltbereitschaft betrifft, ergibt sich ein eindeutiges Bild. Je stärker Pegida befürwortet wird, desto stärker ist auch die Zustimmung zur Anwendung von Gewalt. Je stärker man also die Ziele von Pegida befürwortet, desto eher ist man bereit, körperliche Gewalt gegen Fremde einzusetzen, desto eher findet man es gut, dass es Menschen gibt, die körperliche Gewalt anwenden, um für Ordnung zu sorgen, desto eher schätzt man Gewalt als normales menschliches Verhalten ein, desto eher ist man bereit, körperliche Gewalt anzuwenden, um eigene Interessen durchzusetzen und so weiter. Die im Unbewussten dominierende Gewalttätigkeit tritt also immer offener zutage. Und an genau diesem Punkt besteht die Möglichkeit, dass der pseudokonservative Damm bricht und aus dem vermeintlichen Demokraten ein konformistischer Rebell wird, der dann eben auch zu Bündnissen mit den einst verhassten Feinden durchaus fähig ist. Man denke an die Jobbik-wählenden Muslime, umgekehrt die Jobbik-Mitglieder, die zum Islam konvertieren, Pegida-Aktivisten auf Demos der Grauen Wölfe. Katrin Oertel, die Pegida-Mitbegründerin, hat sich jüngst auch in einer Moschee fotografieren lassen. Und so weiter. Also zusammenfassend lässt sich sagen, es wird versucht, am Islam einen politischen Feind zu konstruieren, dem man sich anähnen möchte, um die Homogenität des deutschen Volkes zu rekonstituieren. Es wird versucht, sich die Krise der Legitimität politischer Herrschaft durch seine Form von soldatischer Vergemeinschaftung zu überwinden. Und der Islam ist dabei eben ein beneidetes Feindbild, aus dessen Bekämpfung man sich so eine einheitsstiftende Wirkung verspricht. Ja, ich wäre soweit fertig, wenn es Fragen und Diskussionen gibt. Gerne. Ja. Wie würdest du in dem Themenzusammenhang denn den Begriff der Islamophobie einordnen? Also ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht sicher, ob der Begriff überhaupt eine sozialwissenschaftliche Legitimität erfahren hat oder ob das wirklich nur der nicht mehr zu hörende Kampfbegriff ist, der einem immer um die Ohren gehauen wird. Also in den Sozialwissenschaften, da setzt sich stärker immer dieser antimuslimische Rassismus als Begriff durch. Der Islamophobie-Begriff ist tatsächlich und aus guten Gründen diskreditiert, weil er halt so ein Kampfbegriff ist, auch um eine Religionskritik zu vereiteln. Also die Kritik, die Samuel Saatkorn da geübt hat, die hat durchaus gefruchtet, würde ich meinen. Auf der anderen Seite möchte man ja so einer Pathologisierung immer vorwirken. Gerade so Soziologen tun sich schwer mit psychologischen Konzepten, vielleicht auch zu Recht, und sagen dann, also eine Phobie ist das in dem Sinne nicht, sondern es handelt sich um Rassismus, um Abgrenzung. Ich würde allerdings auch meinen, dass der Begriff Islamophobie insofern irreführend ist, als da, da wird dieser pseudokonservative Moment einfach unterschlagen. Also auch das politische Moment. Ich weiß nicht, ob Islamfeindschaft jetzt der bessere Begriff ist. Ich würde da tatsächlich ausgehen, aber von dem Begriff vom Pseudokonservatismus. Und ich würde den auch in dem Moment stark machen, weil jeder andere Begriff an einer, eine durchaus notwendige Religionskritik, die ich da stark machen würde, ja unterminiert und gegen die eingesetzt werden kann. Also das hätte für mich jetzt auch begriffsstrategische Gründe. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage ist, ob inwieweit der Islamophobie-Begriff weiter benutzt wird. Ja, das Problem ist halt, wie gesagt, er wird immer wie so ein rassistisches Ressentiment behandelt. Und für mich ergibt sich nicht, für mich gibt es keinen Grund zu unterscheiden zwischen einer Überfremdung, in Anführungsstrichen, durch Muslime oder durch Marokkaner oder Syrer oder Türken. Mir scheint da dasselbe Ressentiment abgefragt zu werden. Also ich weiß nicht, warum man in dem Moment von einer Islamophobie spricht. Ich denke, man muss wirklich dieses politische Moment da stark machen, wenn man ein Spezifikum von Islamfeindschaft herausstellen möchte. Aber also resultiert der Begriff aus einer sozialwissenschaftlichen Überlegung, so wie jetzt eben antimuslimischer Rassismus sozialwissenschaftlich sozusagen irgendwie an die Tagesordnung gebracht worden ist? Oder ist der Begriff der Islamophobie wirklich losgelöst von irgendwie so einer wissenschaftlichen Herangehensweise? Nee, der ist Ende der 90er, meine ich, von diesem Runnymede Trust eingeführt worden und ist seitdem, also in Studien so durchaus verwendet worden, hat da Anwendung gefunden. Ob das jetzt wirklich, ob der ursprünglich daherkommt oder ob der ursprünglich nicht von irgendwelchen iranischen Despoten eingeführt worden ist, wie es manchmal heißt, das weiß ich nicht. Aber der ist durchaus so Ende der 90er und gerade nach 2001, da hat er schon in der Sozialwissenschaft eine gewisse Karriere gemacht. Aber wird jetzt immer weniger benutzt. Ist aber nur so meine Einschätzung. Ich weiß gar nicht, ob das tatsächlich so ist. Ein bisschen mein Eindruck, dass der nicht mehr so präsent ist.